Abschnitt 5 aus Nicholas Nickleby, Band 4 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 33. Kapitel, in welchem Ralph Nickleby durch ein sehr rasches Verfahren von aller Verbindung mit seinen Verwandten befreit wird. Smike und Newman Knox, der in seiner Ungeduld lange vor der verabredeten Zeit nach Hause zurückgekehrt war, saßen am Feuer und horchten begierig bei jedem Laute, ob Nicholas nicht käme. Es wurde spät. Er hatte versprochen, in einer Stunde zurückzukehren, und sie fingen an, unruhig und besorgt zu werden. Endlich hörten sie einen Wagen vor dem Hause stillhalten. Newman lief mit einem Lichte hinaus und stand erstaunt und bestürzt da, als er Nicholas erblickte, wie wir denselben am Ende des vorigen Kapitels geschildert haben. »Seien Sie ohne Sorgen«, sagte Nicholas, Newman mit sich hinaufziehend. »Ich habe nicht mehr Schaden genommen, als durch ein Becken mit Wasser wieder gut gemacht werden kann.« »Keinen Schaden«, rief Knox hastig Nicholas Rücken und Arme befühlend. »Was haben Sie angefangen?« »Ich weiß alles, habe die eine Hälfte von dem, was hier vorgegangen ist, gehört und bin über die andere durch Vermutungen im Klaren. Doch bevor ich einen einzigen von diesen Blutflecken entferne, muss ich das Ganze von Ihnen hören. Sie sehen, dass ich gesammelt bin.« »Mein Entschluss ist gefasst, also reden Sie, mein Freund, und verschweigen Sie mir nicht das Mindeste, denn die Zeit des Vertuschens und Verhehlens ist vorüber und nichts wird Ralph Nickleby jetzt mehr schützen.« »Ihre Kleider sind an mehreren Stellen zerrissen«, sagte Knox. »Sie wanken und leiden ohne Zweifel Schmerz. Lassen Sie mich vor allen Dingen nach Ihren Wunden sehen.« »Ich habe keine Wunden und bin nur ein wenig steif, was sich bald wieder geben wird«, entgegnete Nicholas sich mit einiger Mühe niederlassend. »Aber wenn auch alle meine Glieder zerschmettert wären und ich hätte nur noch einen Funken Besinnung, so sollten Sie mich doch nicht eher verbinden, als bis Sie mir gesagt, was ich ein Recht habe zu wissen. Sie erzählten mir einst, dass Sie auch eine Schwester gehabt hätten, die gestorben wäre, bevor sie ins Unglück geraten. Denken Sie an die eigene Schwester und reden Sie, mein wackerer Freund.« »Ja, ja, ich will Ihnen die ganze Wahrheit sagen«, rief Newman, Nicholas dargebotene Hand ergreifend, begann zu erzählen, und der junge Mann nickte bisweilen, wenn er Umstände vernahm, die er bereits erraten hatte. Er heftete indes die Blicke auf das Feuer und schlug nicht ein einziges Mal die Augen auf. Als Newman seine Erzählung beendigt hatte, musste Nicholas seinen Rock ausziehen, eine sorgfältige Untersuchung leiden, ob er keinen bedenklichen Schaden genommen und es sich gefallen lassen, dass ihm die Stellen seiner Arme und Schultern, an welchen starke Kontusionen sichtbar waren, mit Öl und Weinessig gerieben wurden. Er erzählte unterdessen seinerseits, und sein Bericht machte auf Newmans lebhafte Einbildungskraft den stärksten Eindruck, denn als Nicholas bei der Katastrophe angelangt war, rieb er so heftig, dass er seinem jungen Freunde die größten Schmerzen verursachte, was sich der Letztere indes um keinen Preis merken lassen wollte, denn es war offenbar genug, dass Newman für den Augenblick sich einbildete, Sir Mulberry Hawk zu bearbeiten und seinen wirklichen Patienten gänzlich aus den Augen verloren hatte. Nachdem dieses Märtyrium vorüber war, verabredete Nicholas mit Knox, dass seine Mutter am folgenden Morgen ihre Wohnung räumen und Miss La Creevy ihr alles mitteilen solle. Er selbst wollte ein paar Zeilen an Ralph schreiben und sie demselben durch Newman zustellen lassen. Er begab sich darauf mit Smike nach dem erwählten Gasthause, um die Ruhe zu suchen, derer er so sehr bedurfte. Man sagt, Trunkene könnten in Abgründe hineinstürzen, ohne ein bedeutendes persönliches Ungemach zu empfinden, nachdem sie wieder nüchtern geworden. Die Bemerkung lässt sich vielleicht auch auf Personen anwenden, die bei heftigen Aufregungen anderer Art Schaden genommen. Zum wenigsten ist so viel gewiss, dass Nikolas, obwohl er am folgenden Morgen beim Erwachen einigen Schmerz empfand, mit dem Glockenschlage 7 fast ohne alle Beschwerde aus dem Bette sprang und gleich darauf so frisch und munter war, als wenn ihm gar kein Unfall begegnet wäre. Er sagte es Mike bloß, dass Newman bald da sein würde, rief einen Mietkutscher an und befahl demselben, nach Mrs. Wittetterlys Wohnung zu fahren. Es war ein 7:45, als er Cardigan Place erreichte, und er fing an zu fürchten, dass noch niemand aufgestanden sein möchte, als er zu seiner Freude eine Dienerin die Türtritte reinigen sah. Er wurde von ihr an den zweifelhaften Pagen verwiesen, der als ein soeben aus den Federn gekrochener Page mit fliegendem Haare und einem sehr heißen und glänzenden Antlitze erschien, und Nikolas sagte, Miss Nickleby machte ihren Morgenspaziergang in den Anlagen vor dem Hause. Nikolas fragte ihn, ob er sie nicht aufsuchen wolle und finden zu können glaube. Er nahm eine mutlose Miene an und meinte, nein. Als ihn aber Nikolas durch einen Schilling anreizte, wurde er sehr keck und meinte, ja. »Sagen Sie, Miss Nickleby, dass Ihr Bruder hier wäre und dass ihn unendlich verlangte, Sie zu sehen«, sagte Nicholas. Die plattierten Knöpfe verschwanden mit einer bei ihnen höchst ungewöhnlichen Schnelligkeit, und Nicholas ging fieberisch aufgeregt in dem Zimmer auf und ab. Er vernahm endlich wohlbekannte leichte Fußtritte, und ehe er sich noch umdrehen konnte, lag Käthchen schluchzend an seiner Brust. »Mein bestes Mädchen, wie blass du bist«, sagte Nikolas. »Ich bin hier so unglücklich gewesen, so unnennbar elend. Lass mich nicht in diesem Hause, liebster Bruder, wenn ich nicht vor Kummer sterben soll.« »Ich werde dich nicht wieder von mir lassen, Käthchen. Sag mir, dass ich in der besten Absicht handelte, dass wir uns trennten, als ich dir Unglück zuzuziehen fürchtete, dass es mir ebenso schwer wurde als dir selbst und dass ich es unwissentlich und aus Unkenntnis der Welt tat, wenn ich ein Unrecht beging. Warum soll ich dir sagen, was wir so genau wissen, bester Nikolas? Wie kannst du so reden?« »Ich mache mir so viele bittere Vorwürfe, seit mir bekannt geworden ist, was du gelitten hast und indem ich dich so verändert sehe und doch so gut, so geduldig.« »Gott«, rief Nikolas in einem ganz anderen Tone und die geballte Faust emporhebend, »es setzt mein ganzes Blut wieder in Flammen. Du musst dieses Haus sogleich mit mir verlassen, hättest auch die vorige Nacht nicht mehr darin schlafen sollen, wenn ich nicht alles zu spät erfahren hätte. Mit wem kann ich reden, ehe wir uns entfernen?« In demselben Augenblicke trat Mr. Wittetterly herein. Käthchen stellte ihm ihren Bruder vor, der sogleich seine Absicht und die Unmöglichkeit eines Aufschubes ankündigte. »Wir befinden uns in der Mitte eines Vierteljahrs«, sagte Mr. Wittetterly mit der Gravität eines Mannes, der ihm recht ist, »und da keine Aufkündigung vorhergegangen, so darf meine Schwester auf den Vierteljahresgehalt keinen Anspruch machen«, unterbrach Nikolas. »Sie wollen meine Hast entschuldigen, allein Umstände machen es notwendig, meine Schwester auf der Stelle mit mir fortzunehmen«, und ich habe keinen Augenblick zu verlieren. Sie werden es mir erlauben, in einigen Stunden Ihre Sachen abholen zu lassen.« Mr. Wittetterly verbeugte sich und machte keine Einwendung dagegen, dass Käthchen sein Haus augenblicklich verließe, was ihm in der Tat eher erfreulich als unangenehm war, da ihm Sir Tomley Snuffim seine Meinung dahin zu erkennen gegeben hatte, dass das junge Frauenzimmer mit Mrs. Wittetterlys Konstitution einigermaßen disharmoniere. »Was die Kleinigkeit an Gehalt betrifft, die wir Miss Nickleby schulden«, sagte Mr. Wittetterly, »so will ich«, hier unterbrach ihn ein starker Husten, »so will ich Sie, Miss Nickleby, schuldig bleiben.« Mr. Wittetterly, wie hier bemerkt werden mag, pflegte, kleine Rechnungen zu machen und auch schuldig zu bleiben. Alle Menschen haben ihre kleinen, angenehmen Gewohnheiten und dies war die angenehme kleine Eigenheit Mr. Wittitterlis. Nikolas erwiderte nach ihrem Belieben, entschuldigte sich noch einmal wegen seiner Eile, führte Käthchen rasch nach dem Wagen und sagte dem Kutscher, dass er so schnell als möglich nach der City fahren möchte. Es geschah. Sie bewegten sich so rasch von der Stelle, als es in einem Mietwagen möglich ist, und die Pferde beeilten sich wirklich mehr, als mit Billigkeit hätte erwartet werden können, da sie zufällig in Whitechapel wohnten und dort ihr Frühstück einnahmen, wenn sie überhaupt frühstückten. Nikolas ließ Käthchen ein paar Minuten früher hinaufgehen, damit die Mutter durch seine plötzliche Erscheinung nicht in Schrecken geraten möchte. Newman war nicht müßig gewesen, denn es stand ein kleiner Karren vor der Tür und Mrs. Nicklebys Effekten wurden schon herausgebracht. Mrs. Nickleby war keine Frau, der man etwas im Fluge erzählen konnte oder vielmehr, die etwas besonders Delikates oder Wichtiges binnen kurzer Zeit begriffen hätte. Obwohl sie daher durch die kleine Miss La Creevy schon seit einer vollen Stunde vorbereitet war und Nikolas und Käthchen ihr die Lage der Dinge auf das Lichtvollste auseinandersetzten, war sie doch dermaßen verwirrt und betäubt, dass sie die Notwendigkeit eines so raschen Verfahrens schlechterdings nicht einzusehen vermochte. »Liebster Nikolas«, sagte sie, »warum fragst du deinen Onkel nicht, was für Absichten er eigentlich bei dem allen hegt?« »Mutter«, antwortete Nikolas, »die Zeit des Redens ist vorüber. Wir müssen handeln und können nichts anderes tun, als dass wir uns mit der Verachtung, die er verdient, gänzlich von ihm zurückziehen. Deine Ehre und dein guter Name erheischen es nach erfolgter Enthüllung seiner schändlichen Anschläge, dass du ihm keine Stunde mehr, auch nicht einmal für die nackten Wände, verbindlich bleibst, welche alles gewesen sind, was dir sein Geiz gewährt hat.« »Ja, es ist wahr«, sagte Mrs. Nickleby bitterlich weinend, »er ist ein ruchloser Mann, ein Unmensch und... die Wände sind sehr nackt und nicht einmal gemalt, und ich habe noch die Decke tünchen lassen, was 18 Pence gekostet hat und überaus unangenehm ist, da es nun eben so viel ist, als hätte ich die 18 Pence deinem Onkel geschenkt. Ich würde es nimmermehr geglaubt haben, nimmermehr.« »Wir alle ebenso wenig«, bemerkte Nikolas. »Barmherziger Himmel«, rief Mrs. Nickleby aus, »denken zu müssen, dass Sir Mulberry Hawk ein solcher Abschaum der Menschheit ist, wie Miss La Creevy sagt, während ich mir jeden Tag Glück wünschte, dass er unseres lieben Käthchens Anbeter wäre und in dem Gedanken ganz selig war, wie ehrenvoll und vorteilhaft es für die Familie werden würde, wenn er Käthchen heiratete und dir durch seinen Einfluss eine ansehnliche Regierungsstelle verschaffte. Es gibt sehr gute Stellen bei Hofe. Ich weiß es, denn der Bruder einer Freundin von uns, du erinnerst dich, Miss Cropleys in Exeter, Käthchen, hatte eine solche, und ich weiß, dass seine vornehmsten Obliegenheiten darin bestanden, seidene Strümpfe und einen Haarbeutel zu tragen, der wie eine schwarze Uhrtasche aussah. Und nun hat es hierzu kommen müssen. Oh, Jammer über Jammer! Man sollte auf der Stelle den Tod davon haben.« Da Nikolas und Käthchen mit dem Einpacken und anderen Besorgungen zu tun hatten, so widmete sich Miss La Creevy dem Geschäfte, die weinende und wehklagende Mrs. Nickleby zu trösten, und sagte ihr, dass sie sich stark machen und sich fassen müsse. »Hören Sie, Miss La Creevy«, entgegnete die gute Dame mit einer gewissen, bei ihrer unglücklichen Lage nicht eben unnatürlichen Schärfe, »es ist sehr leicht zu sagen, fassen Sie sich. Aber es fragt sich, ob Sie selbst gefasst sein würden, wenn Sie erfahren hätten, was ich erlebt habe. Ach, was soll ich Mr. Hay und Mr. Rupfer sagen, die vollkommensten Gentlemen sind, die es nur geben kann? Sie würden mich auslachen, wenn ich ihnen sagte, dass ich gehört hätte, ihr Freund Sir Mulberry wäre ein abgefeimter Schurke. Sie sollen nicht mehr über uns lachen. Ich stehe Ihnen dafür, sagte Nikolas. Kommen Sie, Mutter, es wartet ein Wagen auf Sie und Montag beziehen wir jedenfalls unsere alte Wohnung wieder. Wo alles bereit ist und Sie obenein herzlich willkommen sein werden, fiel Miss La Creevy ein. Ich will Sie hinunter begleiten. Allein Mrs. Nickleby war nicht so leicht von der Stelle zu bringen, denn zuerst wollte sie durchaus hinaufgehen und sich überzeugen, ob auch nichts vergessen wäre, und so dann hinunter in das Souterrain, um zuzusehen, ob man auch nichts hätte stehen lassen, und als sie einstieg, schwebte ihr ein unbeachtet gebliebener Kaffeetopf auf dem Herde der Hinterküche vor. Und nachdem sie hineingehoben war, erinnerte sie sich eines grünen Schirms, der irgendwo hinter einer Tür stehen musste. Nikolas befahl endlich in vollkommener Verzweiflung, dem Kutscher abzufahren, und bei dem unerwarteten Stoße verlor Mrs. Nickleby einen Schilling, der zwischen das Stroh fiel, und ihre Aufmerksamkeit glücklicherweise so lange in Anspruch nahm, bis es zu spät war, an noch andere Sachen zu denken. Nikolas verabschiedete schließlich das Mädchen seiner Mutter, verwahrte das Haus, sprang in ein Cabriolet und fuhr nach einem Gasthause unweit Golden Square, wo Knox versprochen hatte, ihn zu erwarten. Er war schon um 9:30 Uhr zur Stelle. Mit solcher Raschheit hatte er alle seine Maßregeln getroffen. »Hier ist der Brief an Ralph«, sagte er, »und hier der Hausschlüssel. Wenn Sie heute Abend zu mir kommen, kein Wort mehr von gestern. Unangenehme Neuigkeiten verbreiten sich von selbst schnell genug, und die Frauen werden sehr bald alles wissen. Haben Sie nicht gehört, ob er stark beschädigt ist?« Newman schüttelte den Kopf. »Ich will es ohne Zeitverlust selbst in Erfahrung zu bringen suchen.« »Ruhen Sie vielmehr aus. Sie sind unwohl und fieberisch.« Nikolas fühlte sich, nachdem die Aufregung vorüber war, allerdings unwohl, wollte aber nichts davon wissen, nahm eiligen Abschied von Newman und ging. Newman Knox hatte nur eine ganz kurze Strecke bis Golden Square zurückzulegen, nahm aber, bis er anlangte, den Brief an Ralph wenigstens 20-mal aus seinem Hute, legte ihn 20-mal wieder hinein, beschaute ihn von allen Seiten, bewunderte das Siegel und die Aufschrift, hielt ihn auf Armslänge vor die Augen und rieb sich ganz entzückt über seinen Auftrag die Hände. Er langte in seinem Stübchen an, hing seinen Hut an der gewöhnlichen Stelle auf, legte den Brief und Schlüssel auf den Schreibpult und erwartete ungeduldig Ralphs Erscheinen. Nach einigen Minuten vernahm er auf der Treppe das wohlbekannte Stiefelknirschen und gleich nachher wurde geklingelt. »Ist der Briefträger da gewesen?« »Nein.« »Sind andere Briefe da?« »Einer.« Newman blickte Ralph forschend an und legte das Schreiben samt dem Schlüssel auf des alten Nicklebys Schreibtisch. »Was ist das? Mit dem Briefe gebracht von einem Knaben vor einer Viertelstunde.« Ralph erbrach den Brief und las wie folgt. »Ich kenne Sie jetzt. Es gibt keine Vorwürfe, womit ich Sie überhäufen könnte, die auch nur den tausendsten Teil der Scham in Ihnen zu erwecken imstande sein würden, die durch diese Mitteilung in Ihrer Brust erweckt werden muss. Ihres Bruders Witwe und deren verwaiste Tochter verschmähen den Schutz Ihres Dachs und meiden Sie fortan mit Verachtung und Abscheu. Ihre Anverwandten werden Sie verleugnen, denn Sie kennen keine Unehre mit Ausnahme der Bande des Bluts, durch welche Sie Ihnen nahestehen. Sie sind ein alter Mann und ich überlasse Sie dem Grabe. Möge jede Erinnerung Ihres Lebens in Ihrem falschen Herzen haften und Ihren finsteren Schatten auf Ihr Sterbebette werfen.« Ralph Nickleby las zweimal, runzelte die Stirn und verfiel in ein ziemlich langes Nachsinnen. Das Schreiben sank ihm aus der Hand, aber er kniff die Finger zusammen, als ob er es noch zwischen ihnen hielte. Plötzlich sprang er aus seinem Sessel empor, hob es vom Boden auf, steckte es zusammengeknüllt in die Tasche und wendete sich wütend zu Newman, als ob er ihn fragen wollte, warum er ihn noch anstarrte. Allein Newman stand regungslos da, hatte ihm den Rücken zugekehrt, summierte mit einem Federstumpfe an einer Zinsenberechnungstabelle, die an der Wand befestigt war, eine Zahlenreihe auf und hatte sich anscheinend in seine Beschäftigung so gänzlich versenkt, dass er durchaus an nichts anderes dachte. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 10. Oktober 2024.